Bevor ich zum eigentlichen Vortrag komme, lass mich ganz katholisch mit einer kleinen Beichte beginnen. Die Gedanken, die ich vorzulegen habe, sind nicht so gründlich durchstrukturiert oder zielstrebig zupacken, wie ich es mir gewünscht hätte. So viel zum Grundsatzreferat. Manche Schwierigkeiten ließen sich aus Zeitmangel, biografischen Verwicklungen oder schierer Halbbildung nicht ganz auflösen, sodass ich hier auf den alten Joker rekurrieren muss, das Fragmentarische meiner Argumentation zu betonen und auf eure aktive Teilnahme an der anschließenden Diskussion zu hoffen. Von dieser erwarte ich, ohne Floskel und en sans phrase, mehr daraus zu lernen, als in ihr zu lehren. Und dies führt mich gleich zum zweiten Punkt meiner Beichte, dann können wir gleich loslegen. In den Ankündigungstext schrieb ich mit provokationslüsterner Bosheit hinein, der Katholizismus sei zurzeit die meistgehasste und meistverfolgte Religion. Ich hatte daraufhin einige sehr interessante Gespräche mit besorgten Freunden, die mich höflich zu überprüfen baten, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Meine Verteidigung, dass in absoluten Zahlen gesehen die Christen mit insgesamt 100 Millionen Betroffenen, die am häufigsten verfolgte, also diskriminierte, eingesperrte, gefolterte und ermordete Minderheit sind, und dass die Mehrheit dieser Christen wohl Katholiken seien, behält zwar eine gewisse Gültigkeit, aber ich fühle mich doch veranlasst, hier ein paar Klafter zurückzurudern. Nicht zuletzt, ihr versteht mich alle, ja? Nicht zuletzt, weil ich keine präzis ausdifferenzierten Zahlen vorlegen kann und lediglich aufgrund der Top-Verfolgerländer in Asien, Afrika und im Nahen Osten vermute, dass darin Katholiken immer noch die größte Christengruppe sind. Vor allem, wenn man die ägyptischen Kopten und syrischen Orthodoxen salopp als irgendwie halbkatholisch hinzuzählt. Die Verfolgungen richten sich aber gegen sie als Christen, nicht ganz explizit als Katholiken. Die Juden bleiben natürlich immer noch die meistgehasste Religion, wenngleich sich anführen ließe, dass es noch niemandem gelungen ist, genau zu klären, was die Juden eigentlich sind, kategorial gesehen. Also eine Religion, eine Nation, ein Stamm. Seit der Gründung Israels ist jedenfalls die Verbindung von Hass und Verfolgung nicht unwesentlich erschwert, so dass sie die meistgehassten sein mögen, aber glücklicherweise nicht die meistverfolgten sind, zumindest jetzt de facto. Das haben auch die kompletten Vertreibungen aus Nordafrika nach der Gründung Israels und die russisch-jüdische Abwanderung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erledigt. Und natürlich die militärischen Leistungen der IDF. Wie es so schön heißt, Jews not so easy to fuck with anymore. Seid mir jedenfalls nicht böse, wenn ich den ursprünglichen Superlativ vorsichtig zurückziehe und nun von einer der meistgehassten und verfolgten Religionen der Welt spreche. Nun denn, dieser Vortrag richtet sich vor allem an solche, denen die Frage nach der Existenz Gottes, dem ewigen Leben und der Rettung der Seele wohl kaum mehr ist als eine skurrile Marginalie, ein wunderliches Orchideenfach, das mit dem eigenen Leben kaum etwas zu tun hat, wenn nicht gleich ein Phänomen, für das am ehesten die Psychiatrie zuständig ist. Ein religiöser Mensch, das ist doch jemand, der von Dingen überzeugt und ihnen gemäß zu handeln bestrebt ist, für die er schlichtweg keine Beweise hat und deren Geltung mit den einfachsten Operationen der formalen Logik zerpflückt werden kann. Dem Christentum und anderen Offenbarungsreligionen Logikfehler nachzuweisen, ist ein auf den ersten Blick ergiebiges Vergnügen. Es ist ja kinderleicht, die übernatürliche Irrationalität vorzuführen. Es verschafft manchem Religionskritiker eine triumphale Befriedigung, einfach zwei und zwei zusammenzurechnen und die Doofheit der Gläubigen schlagend nachzuweisen. So erklärt sich der Erfolg des atheistischen Comebacks von Richard Dawkins und anderer abgehalfterter Positivisten, die dem Irrtum krächzend die Fehler vorrechnen, ohne sich allzu ernst zu fragen, warum sich der Irrtum nach seiner fulminanten Widerlegung nicht einfach wie ein Albtraum auflöst, aus dem man frisch aufgeklärt endlich aufwacht. Der Glaube an den jüdischen Zimmermann Jesus von Nazareth, insbesondere vermittelt durch die Priester und anderen Diener des Bischofs von Rom, ist unzähligen Generationen vor uns das Heiligste gewesen, das die Menschen auch dieses Bundeslandes in ihrer Mehrzahl unablässig bewegte, inspirierte, tröstete, aber auch zu knechtischem Gehorsam und immer wieder zu fanatischen Gewalttaten bewog. Und was sie last but not least mit der Furcht vor der ewigen Höllenstrafe gründlich terrorisierte. Heute ist dieser Glaube kaum mehr als ein kümmerliches Überbleibsel der einstigen Hegemonie, deren Dissidenten selbst größtenteils immer noch Christen waren. Was einmal der katholische Dreh- und Angelpunkt von Denken, Fühlen und Handeln war, findet sich heute in ländliche Reservate wie Altötting oder Kevela verdrängt, ist von den verbliebenen Teilnehmern her oft, nicht immer, die Domäne älterer, einsamer Frauen und unbedarft bis randständig wirkender Sonderlinge und hat in der ganzen westlichen Zivilisation zunehmende Probleme damit, psychisch stabile Nachwuchspriester anzuwerben und die unzähligen, überalterten Orden am Leben zu erhalten. Priester, speziell im Abendland, sind nicht selten das unglückliche Ergebnis von Milieuschädigung im doppelten Wortsinn. Der Kandidat ist ebenso beschädigt wie das katholische Milieu, aus dem er kommt. Beide leben unter dem Eindruck der schleichenden Zersetzung, des Kompensierenmüssens in einer Welt, in der es keinen rechten Platz mehr für sie gibt. Wie kann man also heute noch, nach den gewaltigen Fortschritten der Wissenschaft, nach all den präzisen Entzauberungen, nach Galilei, Darwin, Freud und Einstein, allen Ernstes behaupten, dass im Himmel einer wohnt, der das Geschäft des ganzen Kosmos lenkt und von jedem seiner Geschöpfe eines Tages Rechenschaft über gute und böse Taten verlangen wird? Wie kann man allen Ernstes die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit den Moralvorschriften der späten Eisenzeit meistern wollen? Warum sollen Menschen, die beanspruchen, Ideologiekritiker, Materialisten, Kommunisten gar zu sein, überhaupt diesem metaphysischen Irrationalismus gegenüber eine andere Haltung einnehmen als die strikteste Ablehnung? Fällt nicht schon beim oberflächlichsten Blick auf die Bibel die tiefe Rückständigkeit, Rohheit, Frauenverachtung, Homophobie der darin aufgeführten absurden Sagen und kindischen Wunderberichte ins Auge? Und ist diese blutige Chronik des nahöstlichen Patriarchats nicht voller überbordender Gewalttätigkeit, Obskurantismus und Rachedurst? Richard Dawkins und seine Mitstreiter haben ein leichtes Spiel, die irrationale Beduinenmoral der alten Hebräer, die skurrilen Viehhändel, die unentschuldbare Sklaverei, die sexuelle Repression und die blutrünstigen Opferungen aufzuspießen. Jemand, der heute noch diese Texte für wahr hält, gar nach den Vorschriften der längst durchschauten und widerlegten Religion leben will, ist ohne große Mühe als Narr vorzuführen. Man könnte sogar sagen, dass bei den meisten neo-atheistischen Argumentationen die begriffliche Mühelosigkeit kennzeichnend ist. Der Flugs pathologisierte Gläubige lässt sich wunderbar als geistig minderbemittelter und vielleicht gefährlicher Fanatiker festnageln, dessen Kinder einem leid tun, ihm eigentlich zu ihrem Schutz weggenommen werden müssten. Das war jetzt ein Potpourri aus einer Million Leserkommentaren, ja? Ohne direktes Zitat, nennen wir es paraphrasiert oder halbpfarrer, ne? Spätestens hier aber muss dem Religionskritiker bewusst werden, wonach es ihn im Namen von Fortschritt, Vernunft und Kindeswohl verlangt. Nämlich nach dem Staat, der mit Anspruch auf Leib und Leben seiner Subjekte die religiöse Anmaßung, die Privatschrulle, übertrumpfen soll. Statt rückständiger Rituale soll abstrakte Rechtsgleichheit herrschen. Statt Willkür blinde Justiz. Und selbstverständlich ist dies besser, als der unmittelbaren Willkür der Sekte oder Sippe ausgeliefert zu sein. Der moderne Leviathan hat aber längst alle möglichen buntscheckigen Funktionen verschlungen, die das jahrhundertelange Metier der Religion gewesen sind, und strebt weiterhin, eifersüchtig wie der alte Jahwe, danach, alles in allem zu werden. Der Staat tritt den Menschen als die Vernunft des falschen Ganzen entgegen, ist speziell in seiner deutschen Erscheinungsform Gott, Kaiser und Papst in einem, wird flehend angerufen und wütend beschimpft, in zahllosen Litaneien, Predigten und Bußgebeten, die man Feuilleton, Gedenkansprache oder Talkshow nennt, in Prozessionen und Pilgerfahrten eingeklagt, die man als Demonstrationen und Aktionstage bezeichnet, wie etwa die im Wendland oder Dresden. Es wird immerzu sein wahres, noch nicht realisiertes Wesen beschworen. Seine linken und rechten Anbeter zeihen sich gegenseitig der Häresie. Immer wieder erschallt die Notwendigkeit seiner Allgegenwart, die Dringlichkeit jeder seiner Ausweitungen noch tiefer in jede Person, jedes Kollektiv, jeden Raum hinein. Jedes Mal, wenn Deutsche jenes öffentliche Wir blöken, das Mantra des ideellen Gesamtkapitalisten, beugen sich alle Knie vor dem allumfassenden, allgegenwärtigen, unbegrenzbaren Riesen aus Menschenleibern. Was bleibt von unserer Rente? Warum sollen wir Griechenland helfen? Wie sollen wir unsere Kinder erziehen? Warum sind wir immer der Zahlmeister? Und was sollen wir bloß mit den Juden machen? Noch in jeder Debatte führen die Deutschen wortreich vor, wie tief sie Luthers Forderung nach dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen verinnerlicht haben, wie sehr sich jeder dem Gemeinwohl verschrieben hat. Ein deutsches Argument ist immer eines nach dem besseren, gerechteren, keine moralische Lücke, keinen rechtsfreien Raum mehr bietenden Staat, nach völliger Übereinstimmung zwischen dem Staatsbürger und der Person, die man zufällig ist und die mit ihren anarchischen Bedürfnissen und Sehnsüchten störend und irritierend aus der zugewiesenen Rolle fällt und sogar Ideologiekritiker mit ihrer brisanten Unmittelbarkeit nervös macht. Deutsche Selbstfindungsrunden sind eifriges und kollektives Dünnbrettbohren zur Realisierung des ideellen Souveräns. Der deutsche Staat ist der unerreichbare Fluchtpunkt aller Appelle zur Selbstveredelung, ein in die Ewigkeit projizierter Dombau mit dem reinen, abstrakten, unmenschlichen Nichts des Dienstes um des Dienstes willen als Allerheiligstes. Und jede Diskussion über die mangelnde Übereinstimmung zwischen Begriff und Sache, Anspruch und Wirklichkeit des Staates oszilliert zwischen den linken, rechten, reaktionären oder liberalen Fraktionen, um das Ganze weiter dem in der Verwertung wütenden Nichts anzugleichen. Wir beten also mit und ohne Konfessionsvermerk auf der Steuerkarte. Unser Vater Staat, der du bist unser höchster Begriff. Geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein politischer Gestaltungswille geschehe. Wie im reinen Begriff, so auch in deinem Territorium. Unsere tägliche Pension gib uns heute und vergib uns unseren Eigennutz. So wie wir auch den Subjekten auf der anderen Seite der Elbe vergeben. Und überfordere uns nicht mit Desillusionen, sondern verhindere, dass wir wieder Nazis werden. Denn dein ist die Vergangenheitsbewältigung, die Richtlinienkompetenz und das abstrakte Recht von Koalition zu Koalition. Amen. Die wutbürgerliche Dauerschelte über herzlose Bürokratie, Korruption und Unmenschlichkeit der politischen Sphäre ist nichts als religiöser Eifer um die Sache des Staates, genauer seinem Unmittelbarwerden, seiner Inkarnation in jedem einzelnen Subjekt. Kein privater Egoismus, keine partikulare Borniertheit, keine außerstaatliche Institution darf störend in die allgemeine Vergleichung aller Staatsmitglieder wirken. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Gleichzeitig transportiert das allgegenwärtige deutsche Geschwätz, das Gier und Selbstsucht denunziert, den kältesten und ressentimentgeladensten Egoismus. Die höhere Sache, die vollendete Staatsvernunft, ist immer noch die zuverlässigste Hülle der privaten Niedertracht. Und der endgültige deutsche Staat hat mittels seiner selbstlosen Rhetorik den endgültigen totalen Egoismus erfüllt. Diesem bekennenden Denken, das immer ein sich seiner selbst unbewusstes Fühlen ist, kann man kaum entkommen. Das kann jeder bestätigen, der etwa mit Anarchisten oder Autonomen zu tun bekommen hat. Also den ausdrücklichsten Staatsfeinden, die ihre sogenannten Zusammenhänge stets noch in einen trostlosen Kontrollapparat zur Überwachung aller durch alle zu entwickeln vorbringen und mittels der Politisierung des Privaten den unvermittelten Terror vorbereiten oder gelegentlich bereits realisieren. Die katholische Kirche gerät durch die Apotheose des bürgerlichen Staates in eine prekäre Rolle, weil sie einerseits eine lebende Erinnerung an ihre mittelalterliche Macht darstellt, das Ärgernis des irrationalen Privilegs in ihr frech fortwest und weil die rationalistische Konfrontation mit der längst geschwächten und bereits vom späten Feudalismus in ihre Schranken gewiesenen Kirche ein konstitutives Moment der Bildung des bürgerlichen Bewusstseins ist. Andererseits aber richtet sich Aggression gegen die Kirche, weil sie in ihrer eigenen Geschichte die Parallelität der weltlichen und der kirchlichen Autorität transportiert. Also Verrechtlichung, Kompromiss und Menschenführung. Und ihre Macht immer auch auf letztlicher Machtlosigkeit gründete. Von der Bereitschaft der Machthaber stets abhängig blieb, dem institutionalisierten Gegenstaat Respekt zu zollen. Die zynische Frage Stalins, wie viele Divisionen denn der Papst habe, wurde schon tendenziell von Machiavelli gestellt. Der mittelalterliche Investiturstreit des 11. Jahrhunderts, also der Konflikt um die Frage, ob der deutsche Kaiser ein Mitspracherecht und implizit einen Loyalitätsanspruch in der Wahl neuer Bischöfe auf seinem Gebiet habe, führte noch zur Demütigung des exkommunizierten Heinrich IV. Vor Papst Gregor VII. In Canossa. Doch der Riss, der sich hier zwischen weltlicher und geistlicher Autorität zeigte und im weiteren Verlauf zunächst die ungebrochene Macht der Kirche zu bestätigen schien, vertiefte sich durch das ganze Spätmittelalter hindurch. Der Kampf um die oberste Autorität zwischen den Anhängern der komplexen katholischen Vermittlung mit all ihren Hemmnissen, Kompromissen und Privilegien und denen, die von der einsetzenden ursprünglichen Akkumulation angetrieben, eine allumfassende, rationale und totale Vermittlung der Interessen begehrten, erreichte einen symbolischen Höhepunkt in der Kaiserkrönung des bürgerlichen Revolutionärs Napoleon Bonaparte durch Pius VII., als der kleine Korse den Nachfolger Petri unter Drohungen und Versprechen nach Paris bestellte, sich in einer bürgerlich-cäsarischen Zeremonie von ihm als Kaiser salben ließ, aber die neu geschaffene Krone Frankreichs selbst auf seinen Kopf setzte. Diese, die Religion höchstens noch als spanische Wand gebrauchende Selbstverherrlichung, die unverhüllte direkte Machtergreifung, ist Grundtendenz des bürgerlichen Staates, der beide Janusköpfe der Ordnung des Mittelalters nun in sich vereinigte. Und dieser totale Anspruch wirkte sich umso mehr aus, je später und nachholender er auftrat, wie im Fall Deutschlands oder Russlands. Josef Görres, ein fragwürdiger, revolutionärer Reaktionär und katholischer Separatist aus dem Rheinland, der übrigens viele Jahre hier in München als Dozent verbrachte, schrieb 1834 seinen fulminanten Athanasius, eine Abwehrschrift gegen preußische Staatseinmischungen in den katholischen Ritus, die noch im viel späteren Kirchenkampf Bismarcks eine Rolle spielen sollte. Darin steht zweifellos, in diesem Athanasius. Einiges Verrückte und auch einige antijudaistische Zeilen. Aber sein beschränkter Blick richtet sich treffend auf den etatistischen Geist, der all das deutsche Reden über Fortschritt und Reform befeuert, wie es hierzulande mindestens seit Luther stets geschieht. Zum Beispiel diese seltsamen, zwischen Michael Bakunin und Josef Ratzinger schwebenden Sätze aus dem Anfang des Athanasius. Zitat: Wenn das fortan gelten soll, wenn dieser abstrakte Beamtenstaat, der auf der jetzigen Welt lastet, wie ein gespenstischer Alp, der äußerlich uns bei jeder Bewegung, die wir vornehmen, hemmt, presst, drückt und zwickt, engt und drängt und ängstigt, sich nun auch ins innerste Heiligtum unseres Gewissens und Glaubens hineindrängen will, um mit brutaler Gewalt auch dort den Meister zu spielen, dann freilich wird der Zustand der Dinge ein ganz und gar desperater. Dann aber auch ist die in ihren tiefsten Grundfesten angegriffene moralische Natur zur allerentschiedensten Reaktion berechtigt und aufgefordert. Zitat Ende. Görres Jugendbegeisterung für die Französische Revolution verwandelte sich während eines Besuchs in Paris 1799 in ein jedem ehemaligen Linken vertrautes Entsetzen vor der konsequenten Verwirklichung der eigenen Ideale und ließ ihn sich fortan immer quietistischer, mystischer und spiritueller betätigen. So eine gewiss problematische biografische Entwicklung wird vielleicht nicht allen hier unbekannt sein. Man kennt zumindest unter Genossen und bei sich selbst die Tendenz zu einer verfeinerten Ästhetik, zu einer kulturindustriellen Naschhaftigkeit, zum eskapistischen Rückzug vor der frustrierenden Ohnmacht in eine Kunst, die es mit der Wahrheit nicht mehr so streng nimmt. Josef Görres jedenfalls wurde schwer katholisch. Er befürwortete jedoch bis zu seinem Tod die radikale Trennung von Kirche und Staat, wenngleich immer in der Intention, die Gesellschaft aus einer sehr jesuitischen, sehr nahe bei Benedikt dem 16. liegenden Position intellektueller Ohnmacht heraus zu beseelen. Das war auch das Wort, das er immer dafür verwendete. Sein Rettungsversuch des rousseauschen Gemeinwohls beruhte auf einer mit dem Feudalismus kokettierenden Anwendung des Laizismus, also der gütlichen Trennung der religiösen von der politischen Sphäre, die dem Staat strikte religiöse Abstinenz verordnete und die Religion nur als Seele der Gesellschaft, nicht aber als politischen Machtfaktor verstanden wissen wollte. Diese irgendwie fast amerikanisch wirkende Idee ist letztlich romantisch reaktionär und öffnet nolens volens Parallelgesellschaften bis hin zu religiösen Rackets Tür und Tor. Und jede noch so treffende Kritik an der Einmischung des Staates in religiöse Angelegenheiten krankt bislang exakt an diesem Punkt. Man denke nur an die zwar minoritäre und kurzfristige, aber doch abgründige Kollaboration der Beschneidungsbefürworter mit den Islamisten auf der apologetischen Demonstration in Berlin. Görres Spott über die Staatsgläubigkeit der deutschen Intellektuellen bleibt aber bis heute treffend, wie an folgender Verballhornung des christlichen Credo als preußisch hegelndes Staatsgebet sichtbar wird. Ich zitiere nur den letzten Teil der Parodie, wir haben ja nicht viel Zeit. Ich glaube an den Heiligen Geist, den reinen Begriff, die Wahrheit und Grundlage des Seins und Wesen, in an und für sich sein zum Subjekt-Objekt gesteigert in der Idee der Staatsintelligenz, die neueste Zeit und alle Zukunft beherrscht. Ich glaube an den unfehlbaren, untrüglichen, unbeschränkten, in der Gemeinschaft zum Weltweisen, in selbstbewusster Vernünftigkeit und Sittlichkeit gegründeten Staat, dessen Prinzip da ist, Gehorsam gegen die rein logischen Staatsgesetze, als die Vernunft des Wollens und alles Tuns mit Beseitigung der Opposition des Gewissens. Ich glaube endlich an den Ablass aller Sünden und nach Befreiung des Fleisches durch den Gedanken ein Leben ohne Ende. Amen. Oder ein letztes Zitat in diesem Abschnitt, wo die Beschreibung, wo die Beschreibung der reibungslosen Monstrosität des preußischen Beamtenstaates eine quasi prophetische Qualität erreicht und bereits den Zusammenhang von liberalistisch verwalteter Welt und Unstaat ahnt. Zitat, etwas längeres. Wie überall, so finden nun auch in Preußen die politischen Parteien in nächster Nähe sich beieinander. Durchs ganze Volk mehr oder weniger ausgebreitet, haben sie doch ihren Brennpunkt und ihren Herd in jenem Stande, bei dem in jetziger Zeit der größte Einfluss ist gefunden. Im Beamtenstande nämlich. Diesen in seiner ganzen Ausbreitung genommen. Ihm nämlich gehören nicht bloß etwa die administrativen, polizeilichen und richterlichen Behörden an, sondern im protestantischen Deutschland auch die gesamte Christlichkeit. Der Lehrstand in seinem ganzen Umfang, ja selbst gewissermaßen das Militär, das da im modernen Staate ebenso die Beamten des Krieges in sich befasst, wie der geistliche Stand, die vom Staat beauftragten Beamten der Religion und ihrer Zucht. Der Lehrstand aber die der Wissenschaft. Die preußischen Parteien, jeder aus ihrem Gesichtspunkte, haben darauf gesonnen, wie der Ungewissheit aller öffentlichen Verhältnisse einige Sicherheit zu geben und das Fluten und Treiben in ihnen einigermaßen zu hemmen und zu befestigen sein möge. Und jeder hat nach ihrer Weise Hand an das Werk gesetzt. Die rationalistische hat es nach einer Weile politisch als eine chinesische Mandarinwirtschaft verstanden. Über sich möchten sie einen Regenten sehen. Primus inter pares. Fleisch von ihrem Fleische, Bein von ihrem Beine. Als Großpensionarius mit einem anständigen Gehalt ausgestattet. Aller Schreiber, Oberschreiber. Aller Kanzleien, Großkanzler. Oberbrunnenmeister beim großen finanziellen und fiskalischen Pumpenwerk. Obervogt aller Polizei. Oberprofoss aller Gerichtsbehörden, als großer Beschützer der Industrie alljährlich auf den Eisenbahnen feierlich das Reich durchfahrend und beim Ackerfest mit eigener Hand auf dem Staatsacker seine Furche ziehend. Der Aberglaube, dass er ein Sohn des Himmels sei, wäre nach ihrer Meinung zu beseitigen. Von den Evangelien wäre als veraltet Absehen zu nehmen. Statt ihrer, da das unmündige Volk etwas der Art haben muss, eine Art von Staatsreligion aus dem besten aller Schulen und Sekten, nach Art des Shuqing. Das ist ein Standardwerk, konfuzianische Staatslehre. Durch irgendeinen Staatsdenker zu entwerfen, ich würde hier Habermas oder Sloterdijk vorschlagen, durch die Kalenderkommission einzuführen und den Predigern eidliche Verpflichtung darauf abzunehmen. Zitat Ende. Es ist ein konstantes Symptom der sogenannten modernen Religionskritik, dass sich der Furor von Intellektuellen am liebsten gegen drei bestimmte religiöse Gruppen richtet und sie auch oft in einem Atemzug nennt. Die römisch-katholische Kirche, die christlich-fundamentalistischen Freikirchen in Amerika und das orthodoxe Judentum werden regelmäßig empört als gefährlichste, dringend auszuhebende Residuen der Unterdrückung identifiziert. Während etwa der islamische Salafismus, das tibetische Gottkönigtum und besonders auffällig der als Staatskirche geborene, institutionalisierte Protestantismus betreffs ihres Bedrohungspotenzials für sogenannte freie Gesellschaften zumindest anders behandelt werden, um kein Missverständnis entstehen zu lassen. Es gibt eine wie auch immer oberflächliche Islamkritik in Wort und Tat, die durch die Desaster des globalen Dschihad selbst vorangetrieben wird. Doch es ist offenkundig, dass die geflissentliche Selbstdistanzierung von Islamophobie den öffentlichen Lautsprechern viel leichter von den Lippen geht, als das Zugeständnis, dass es tief sitzende antikatholische Ressentiments im Volk und insbesondere bei seinen Intellektuellen gibt. Um ein aktuelleres Beispiel zu nennen, in der feministischen Kampagne mit dem Hashtag Aufschrei finden sich genügend Berichte und Zeugnisse von Amtsmissbrauch, Repression und Belästigung seitens des Personals und der Würdenträger katholischer Institutionen, was selbstverständlich sein volles Recht hat. Jeder Bericht aber darüber, was alles so passieren kann, wenn Frau im Minirock durch Duisburg-Marxloh oder einer sonstigen ausgeweiteten Kampfzone spaziert, wird konsequent jeglicher Erwähnung des islamischen Faktors bereinigt oder gleich als islamophob-rassistischer Beitrag blockiert und verurteilt. Ein anderes Beispiel für die objektferne Einseitigkeit wäre der Verlauf der unseligen Beschneidungsdebatte, die mit dem Fall eines beschnittenen muslimischen Jungen begann und prompt in einer kollektiven Obsession mit der jüdischen Brit Miller gipfelte, samt vergossenem Kinderblut, alttestamentlicher Grausamkeit und mit dem größten wissenschaftlichen Ernst vorgebrachter Meditationen über Eichelhautverlederung und der erheblichen Ausstattung mit Nerven und dem ungewöhnlich hohen Maß von Durchblutung des gesinnungsprovozierenden Hautfetzens. Diese und viele andere genüsslich durchgekaute Penis-Monologs mitsamt einiger skurriler Hygiene- und Traditionsargumente der Beschneidungsapologeten scheinen das alte Vorurteil zu bestätigen, dass die Deutschen zwar nicht viel Humor haben, aber dafür selbst irrsinnig komisch sind. Es ist jedenfalls unübersehbar, dass die Gefahreneinschätzung irgendwelcher Kollektive stets einem sehr interessierten Muster folgt oder gar als Musterung zu beschreiben wäre, wie der gleichnamige Titel des Kapitels in Minima Moralia lautet, wo es heißt, das ist jetzt Sankt Adorno, ein Zitat, wer, wie das so heißt, in der Praxis steht, Interessen zu verfolgen, Pläne zu verwirklichen hat, dem verwandeln die Menschen, mit denen er in Berührung kommt, automatisch sich in Freund und Feind. Indem er sie daraufhin ansieht, wie sie seinen Absichten sich einfügen, reduziert er sie gleichsam vorweg zu Objekten. Die einen sind verwendbar, die anderen hinderlich. Jede abweichende Meinung erscheint auf dem Bezugssystem je einmal vorgegebener Zwecke, ohne welches keine Praxis auskommt, als lästiger Widerstand, Sabotage, Intrige. Jede Zustimmung, und käme sie aus dem gemeinsten Interesse, wird zur Förderung, zum Brauchbaren, zum Zeugnis der Bundesgenossenschaft. So tritt Verarmung im Verhältnis zu anderen Menschen ein. Die Fähigkeit, den anderen als solchen und nicht als Funktion des eigenen Willens wahrzunehmen. Vor allem aber die des fruchtbaren Gegensatzes, die Möglichkeit, durch Einbegreifen des Widersprechenden über sich selbst hinauszugehen, verkümmert. Sie wird ersetzt durch beurteilende Menschenkenntnis, für die schließlich noch der Beste das kleinere Übel ist und der Schlechteste nicht das Größte. Diese Reaktionsweise aber, das Schema aller Administration und Personalpolitik, tendiert bereits von sich aus, vor aller politischen Willensbildung und aller Festlegung auf ausschließende Tickets, zum Faschismus. Zitat Ende. Überhaupt diese Bedrohungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, wie es in der Präambel des Grundgesetzes heißt, sucht die postnazistische Volksgemeinschaft sehnsüchtig den Horizont der Ereignisse ab, um die Gefahr zu finden, die der Demokratie am schönsten den Garaus zu machen droht. Die Nachkriegsgeschichte der Deutschen ist eine Ansammlung paranoider Schübe gegen Russen, Sozialisten, Studenten, alte Nazis, Neonazis, Scientology, AKW-Betreiber, McDonalds, kleinkriminelle Roma-Banden, Opus Dei, die Fleischmafia und Kinderschänder. Deutsch sein heißt immer noch Deichdienst leisten und Sandsäcke durchs Bruchland schleppen. Ohne bedrohende Fluten und aufzuspürende Volksfeinde entsteht hier keine Gemeinschaft. Und deshalb wird ja Woche um Woche eine frische Sau durchs Dorf getrieben, der man an der Nasenspitze schon ansieht, dass sie das evozierte Bild eines wulstlippigen, heimtückischen und gierigen Juden werden wollte. Aber so, dass Tageslicht des neuen Deutschlands nicht erblicken durfte. Der nun scheidende Papst, dessen vorgerücktes Alter nie unerwähnt bleibt, von den Urinflecken auf dem Titanic-Cover bis zum Konkrettext, in dem er als 80-jähriger Mufti tituliert wird, erfüllt eine beträchtliche Anzahl von Kategorien, die ihn für das verbotene Ressentiment, den Antisemitismus interruptus der Deutschen und solcher, die es noch werden wollen, unwiderstehlich macht. Er ist alt, uralt, so alt wie die Kirche quasi, der er vorsteht. Und seine Macht ist gleichsam irreal und beruht auf Verschwörungen unfassbarer Dunkelmänner, die an allen möglichen Schalthebeln verborgen tätig sind. Er steht mit seiner unreformierten, erzkonservativen, renitenten Moraltheologie den Gelüsten der Jugend, hier meinen die nicht gerade taufrischen Religionskritiker, vor allem sich selbst, verbietend und hemmend und doch machtlos gegenüber. Er ist der Chef eines irgendwie künstlichen, von keinem echten Volk getragenen, nicht zu dieser Welt gehörenden Staates voller ebenso alter Männer, der sich den neuesten ideologischen Updates der Völkergemeinschaft obstinat entzieht. Er verdirbt die Unschuldigen mit unverschämten patriarchalen Lehren. Er redet in einer toten Sprache, in einer Sprache der Toten. Er trägt absurde, hoffnungslos veraltete Mode, praktiziert obskure und schädliche Rituale, distanziert sich nicht glaubhaft von Pius-Brüdern und Opus Dei, bekennt sich nicht glaubhaft zur allgemeinen Austauschbarkeit der Religionen, beharrt auf seine irrationalen Privilegien und so weiter. Oh, und ich vergaß beinahe, er ist natürlich unfassbar reich, schwimmt in zusammengeraubtem und zusammengelogenem Geld, mit dem er hinter den Kulissen die Welt manipuliert und vergiftet. Den Rest dieser Protokolle kann man ja bequem bei Deschner nachlesen. Das Problem ist weniger die Kritik an der fragwürdigen katholischen Praxis, sondern Tonfall und Richtung der Kritik, die unüberhörbare und billige Gratifikation, die sich die Religionskritiker als Vertreter von Fortschritt und Vernunft zuführen. Als immer wiederkehrendes Motto in Leserbriefen und Kommentaren wäre die fortwährend abspulende Forderung anzusehen, die da von einer mittelalterlichen Institution redet, welche längst im 21. Jahrhundert angekommen sein sollte. Gemeint ist jenes hochmoderne Jahrhundert, das die größte Menge an versklavten Menschen der Weltgeschichte aufweist, wo trotz der unendlich erleichterten Behandelbarkeit zahllose Epidemien wüten, wo trotz vorhandener technisch produktiver Möglichkeiten weder Nahrung noch Obdach noch Wasser oder auch nur atembare Luft für alle Bewohner der herrlichen Moderne gewährleistet sind. Dieser schönen neuen Welt, die bei der Behandlung überflüssiger Bevölkerung immer am allerliebsten den kürzesten Weg nehmen möchte, wo von der Geburt bis zum Tod jede Seele über ihre Verwertbarkeit befragt und immer wieder gerichtet wird und in der jeder angehalten ist, sein eigener Manager zu sein, dieser über ihre rationalen Zwecke längst hinausgeschossenen Flexibilität soll sich die Kirche gefälligst anpassen. Man sollte sich in Wirklichkeit für dieses 21. Jahrhundert schämen und hoffen, dass es wirklich keinen Gott, keine galaktische Zivilisation gibt, die mit ansehen müssen, wie wir technische Riesen und moralische Zwerge sind. Heißt dies aber, dass die repressiven Potenziale, die vom Katholizismus ausgehen, ein reines Hirngespinst sind? Keineswegs. Der Wunsch nach Identität und Heteronomie kann sich auch an der römischen Formentreue, den uralten sinnlichen Ritualen und Gesten, am genuinen konservativen Zug der Kirche ernähren. Die verschiedenen, teils katholisch-fundamentalistisch inspirierten Parlamentsmehrheiten, etwa in Irland, Nicaragua, Polen, haben miteinander gemeinsam, dass sie weniger etwa den Erwerb der lateinischen Sprache im Schulunterricht oder die Förderung von neuen Priesterseminaren ins Auge fassten, als vielmehr rigorose Abtreibungsverbote, die Propagierung der berühmten Heteronormativität und Versuche der Kriminalisierung der Homosexualität. Dass also von einer Religion, die einst angetreten war, ein Zeitalter der Versöhnung, Menschenwürde und Nächstenliebe auszurufen, im Fall ihres politischen Comebacks kaum mehr übrig bleibt als die triste Bewachung der Glieder des staatlichen Leibes. Fauchende, verbitterte Nonnen, die mit Rohrstöcken bewaffnet auf ihre zitternden Zöglinge lauern, verlogene, lüsterne Priester, die in die ihnen anvertrauten Kinder einbrechen, wie Wölfe unter die Schafherde. Die archetypischen Bilder der katholisch-christlichen Täterschaft, der terroristischen Überwältigung und des Unverzeihlichsten, des Zerbrechens der Seelen ihrer Opfer, kursieren heute noch durch die Literatur und Filmkunst und in den Skandalen natürlich. Und es liegt mir fern, etwas von der Aussage Jesu wegzunehmen, die über solche Menschen urteilt, es wäre besser, sie wären nie geboren worden. Es wäre besser, dass man ihnen einen Müllstein an den Hals hängt und sie ins Meer stürzt. Die prinzipielle und vernünftige Ablehnung der institutionalisierten oder gar der spontanen Todesstrafe durch den Mob. Die Abscheu vor der Ansteckung mit dem Prinzip der zuschlagenden Gewalt hindert mich autoritativ, das, was solche Seelenmörder verdienen würden, wirklich zu fordern. Oder wie Adorno es im Zusammenhang des Auschwitz-Prozesses ausdrückte, Zitat, hätte man die Chargierten der Folter samt ihren Auftraggebern und ihren hochmögenden Gönnern sogleich erschossen, so wäre es moralischer gewesen, als einigen von ihnen den Prozess zu machen. Zitat Ende. Doch die öffentliche Empörung über die katholischen Missbräuche ist eine vielfach interessierte. Die Skandalisierung dessen, was unter der scheinbar gleichgültigen Aufsicht des Bischofs von Rom in Waisenhäusern und Internaten so alles in den letzten Jahrzehnten begangen wurde. Zuallererst wäre anzumerken, dass die Intensität der Ereiferung selbst vom schlechten Gewissen der Bürger ihren eigenen Kindern gegenüber herrührt. Dass auf die vermeintlichen und real existierenden Archetypen der Kirchenzucht externalisiert und projiziert wird, was diese Gesellschaftsform durch alle ihre Subjekte hindurch den von ihr besiegten Einzelnen antut. Eine kleine Rundfahrt mit der S-Bahn am Wochenende kann vielleicht helfen, sich ein Bild vom Grad der Verwahrlosung, Verrohung und Verlassenheit der Halbwüchsigen zu machen. Eine Fahrt am Montagmorgen, kurz vor 8, trägt womöglich dazu bei, sich das Wort Kindeswohl angesichts der noch kleinen Barbaren mit den Tornistern mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Die alltägliche, wässrige, überall einsickernde Lieblosigkeit korrespondiert perfekt mit dem plötzlichen Feuereifer der Skandalisierung, wenn artfremde Bösewichte mit ihrer, zumindest in Europa, fast gänzlich ausgestorbenen schwarzen Pädagogik für die Sünden des ganzen Volkes an den Pranger gestellt werden. Und schließlich hat diese Gesellschaft schutzlose Kinder, Schwarzrocken und Pinguinen und nicht wenigen Altnazis überlassen und sich fast bis in die 80er Jahre einen Dreck um sie geschert. Ganz allgemein gefasst und ohne das Leiden der Opfer der Gewalt relativieren zu wollen, jeder, der durch die Zurichtungsprozesse von Familie, der Keimzelle des Staates, Schule und Ausbildung geht, wird auf seine Weise beschädigt, angetastet, gefickt. Das affiziert selbst die weniger Unglücklichen. Und das Unglück wird dann im Äußersten und Äußeren konkretisiert, in der Evokation von Rattenfängern, organisierten Kinderschändern und fanatischen Pfaffen. Interessanterweise finden die Missbräuche, Zurichtungen, der manchmal totale Terror mitten unter uns viel seltener Erwähnung und nur im Fall allzu blutiger Vorkommnisse Empörung, der von den allgemeinsten gesellschaftlichen Institutionen ausgeht, die bürgerliche Familie und nur der Kürze der Zeit halber erwähne ich hier die islamische Sippe en passant. Ist in Kollaboration mit dem angeschlossenen Schul- und Ausbildungssystem immer noch der zuverlässigste Lieferant neuer Insassen der zahllosen Psychiatrien. Aber das blökende Wir hält ja lieber Tingversammlungen über jüdische Blutrituale und katholische Gräuel ab und möchte den Dreck vor der eigenen Tür nicht so gerne kehren. Das Hauptbetätigungsfeld der katholischen Kirche. Ihre eigentliche tägliche Arbeit ist vornehmlich in Deutschland weniger denn je der geistliche Bereich von Verkündigung und Seelsorge im klassischen Sinn, sondern vielmehr Sozialarbeit und Gesundheitsdienst in engster Zusammenarbeit mit dem Staat. Während sich die Ordenshäuser und Priesterseminare leeren und zunehmend indische oder koreanische Priester deutsche Gottesdienste zelebrieren, füllen sich katholische Altenheime, Waisenhäuser, Psychiatrien und Krankenhäuser mit gottlosen Insassen. Die Katholizität solcher Einrichtungen erschöpft sich doch größtenteils im Anbringen kunstsinniger Metallkruzifixe, den für den Staat sehr interessanten kircheninternen Arbeitstarifen und dem freitäglichen Angebot an Fischspeisen. Hier und da hört man von einem reaktionären Anstaltsleiter, der mit der Homosexualität einer Pflegekraft überfordert ist. Oder es entsteht noch einmal ein nennenswerter ethischer Konflikt mit dem kapitalistischen Sachzwang der weißen Fabrik. Doch insgesamt ist die hauptsächliche Präsenz der katholischen Kirche ein fast reibungslos in die staatlich gesteuerte Reproduktionssphäre eingefügtes Netzwerk von Reparatur- und Entsorgungsstätten für aufgeriebenes variables Kapital. Und sagen wir es vulgär materialistisch, mit einem Seitenblick auf die Pfründe, die Kirchensteuer, das wonnige Saugen an der Zitze des Gesundheitshaushalts. Von daher rührt nicht nur, aber gerade in Deutschland, die unbedingte Affirmation von Staat, Arbeit, Dienst, Opfer, dass einem aus so gut wie jeder katholischen Publikation der offiziellen und offiziösen Diener Christi entgegenschwallt. Sei es das Kapital von Reinhard Marx, des hiesigen Erzbischofs, der sich mit wilde Spekulation ist Sünde in die Herzen aller Antisemiten schrieb, oder die hirnrissigen Ergüsse Norbert Blüms, der noch bei Ratzinger Theologie studierte und in seinem Machwerk Ehrliche Arbeit, ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier von 2011, den letzten Stand der katholischen Soziallehre auf den Punkt brachte, mit solchen Schoten wie, Zitat Blüm, der Schweiß auf der eigenen Stirn, die Mühe des eigenen Nachdenkens, das ist möglicherweise der letzte Damm, der uns vor dem Internet-Nirvana rettet. Oder so dumm, bösartigen Dreck wie dieser Satz, der sich zielstrebig zu den Weisen von Zion bohren will, Zitat Blüm, das Unternehmenssystem von heute ist damit ein System von Eigentumsbeauftragten geworden, die sich vom Auftraggeber gelöst haben. Manager im Aufsichtsrat bestimmen über Manager, die andernorts wiederum über sie bestimmen. Jeder ist mit jedem verbandelt. Das ist eine Art systemimmanente Korruption. Unter tausend Verpuppungen erscheint die letzte Figur, die alle anderen Puppen an ihren Fäden hält, der Manager des Finanzkapitalismus. Benedikt XVI., der ja Sinnstiftungen gegenüber alles andere als immun ist, war wegen seiner Rede von der Entweltlichung der Kirche, also der Forderung, sich aus dem staatlichen Dienstleistungssystem und auch der ohnehin nicht mehr funktionierenden Rolle des Hofpredigers wieder allmählich zurückzuziehen, gerade in Deutschland auf tiefes Unverständnis gestoßen. Da hat zum Beispiel Bischof Marx sich sehr gesperrt, als er mal dazu interviewt wurde, dem auch nur ein bisschen entgegenzukommen. Sein letztlich hilfloser Versuch, eine katholische Kirche auf ihre spirituelle Kernkompetenz gesund zu schrumpfen, die sich vielerorts nur noch als Gleitmittel der reibungslosen Verwertung andient und toxischen, identitären und nach protestantischem Arbeitsethos stinkenden Weihrauch verbreitet, kann wohl als gescheitert gelten. Es ehrt ihn bei aller Kritik, dass er zu stolz war, zu fundamentalistisch, um sich vollends zur Hure des Staates zu machen. Sein Verständnis der Notwendigkeit der bewussten Ohnmacht, des Machtverzichts, um dieser elend verwalteten Gesellschaft angemessen zu begegnen, sein katholisches Nicht-Mitmachen also, nähert den frommen Greis unversehens den kritischen Theoretikern an, die ja nicht gerade im Geruch der Heiligkeit standen. In der letzten Rede seines Deutschlandbesuchs in Freiburg hieß es etwa, Zitat Benedikt, die Geschichte kommt der Kirche in gewisser Weise durch die verschiedenen Epochen der Säkularisierung zu Hilfe, die zu ihrer Läuterung und inneren Reform wesentlich beigetragen haben. Oder? Zitat, es geht hier nicht darum, eine neue Taktik zu finden, um der Kirche wieder Geltung zu verschaffen. Vielmehr gilt es, jede bloße Taktik abzulegen und nach der totalen Redlichkeit zu suchen, die nichts von der Wahrheit unseres Heute ausklammert oder verdrängt, sondern ganz im Heute den Glauben vollzieht, eben dadurch, dass sie ihn ganz in der Nüchternheit des Heute lebt, ihn ganz zu sich selbst bringt, indem sie das von ihm abstreift, was nur scheinbar Glaube, in Wahrheit aber Konvention und Gewohnheiten sind. Zitat Ende. Es gibt natürlich eine Reihe von der Seelsorge entsprungenen Angeboten, die von fern noch an die Funktion des moralischen Kompasses erinnern, des Hirten, der die Herde weidet und hütet und zurechtbringt. Das meiste hiervon ist Sozialarbeit, sei es die Telefonhotline für Suizidgefährdete, der sonntägliche Appell für hungernde Kinder in Afrika zu spenden oder die gelegentliche Wortmeldung eines Würdenträgers zum Stand der öffentlichen Moral. Letzteres ist für gewöhnlich ein durchschaubarer Versuch, sich als unverzichtbarer Sinnstifter beim Souverän anzubiedern, also die Konstitution der nationalen Gemeinschaft mit etwas kaum noch als Christentum wiederzuerkennendem höherem Blödsinn zu befördern. jedwedes, fast jedwedes Wort zum Sonntag, ob römisch-katholisch oder evangelisch-lutherisch, zwischen Tatort und Filmwiederholung, ist ein konturloser Brei aus sentimentalem Besinnungsaufsatz und menschelnder Manipulation. Es ist entkernter, harmonistischer, jargonverseuchter Glaubensersatz. Gefühliges Gut, dass wir darüber geredet haben, Geschwätz. Auswurf der erbärmlichsten PowerPoint-Präsentationen der schäbigsten Kirchentage. Noch unterhalb des Niveaus von Mitteilungen, die auf der Rückseite von Cornflakes-Packungen stehen. Die ausgeprägtesten, deutschesten Inkarnationen solchen Schwachstroms oder schlichtweg und ganz subjektiv die mir persönlich verhasstesten wären wohl der mit einer klebrigen Zuhälterstimme gesegnete Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, der mönchisch triebverzichtende und dafür vom Mehrwert besessene Motivationstrainer Anselm Grün, Finanzchef des Benediktinerklosters Münster-Schwarzach, oder die verheult reumütige Schnapsdrossel und gewissenserforschende Berufsprotestantin Margot Käßmann. Versteht mich jetzt nicht falsch, Genossinnen und Genossen, Brüder und Schwestern, Geliebte, kein Wort von mir gegen fröhliche Schnapsdrosseln, Gott segne sie alle. Wie auch immer, diesen aus preußischem Holz geschnitzten Kasperköpfen Unehrlichkeit, Verlogenheit und Heuchelei vorzuwerfen, wäre für bereits zu viel der Ehre. Es würde unterstellen, dass sie nur aus Vorteilssucht ihre Rollen spielen und ihre Charaktermasken nicht längst mit den sie bewohnenden Menschenstümpfen verwachsen sind. Dann gibt es noch die Kohorten der vollends Unerträglichen, die allesamt ihren intellektuellen und moralischen Bankrott unter einem dünnen Firnis aus christlicher oder katholischer Identität zu verbergen suchen. Matthias Matusek, Zitat, ich bin katholisch und das ist auch gut so. Ich habe mir die Sache nicht ausgesucht. Sie ist mir in mein Gemüt gelegt, von Kindheit an, so sehr, dass sie mir vorkommt wie angeboren. Eva Herrmann, Zitat, denn das amtliche Ende der geilsten Party der Welt, der Love Parade, dürfte mit dem gestrigen Tag besiegelt worden sein. Eventuell haben hier ja auch ganz andere Mächte mit eingegriffen, um dem schamlosen Treiben endlich ein Ende zu setzen. Nice, hä? Martin Mosebach, wir glauben mit den Knien oder wir glauben überhaupt nicht. Um ein Wort des Galiläers aufzugreifen, auf den sie sich so frech berufen, die Huren und die Zöllner gehen solchen Religionsshoppern und Identitätshubern ins Himmelreich voran, die heute in der Christmette, morgen im Ashram oder gleich bei der jungen Freiheit eine metaphysische Versicherung gegen ihre innere Haltlosigkeit suchen und doch nur ihre eigene Zersetzung vorantreiben. Wenn man sich also mit dem real existierenden Christentum, namentlich mit seiner römisch-katholischen Trademark befassen will, wird einem der Blick verstellt von all den erbärmlichen Raubkopierern, die irgendwas von Rückbesinnung auf christliche Werte schwafelnd über den erkaltenden Leib Christi wimmeln. In der Sprache der Bibel ausgedrückt, hat speziell das Kollektiv der Deutschen den neuen Bund, die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu, gebrochen. Und 1933 einen Pakt mit Satan geschlossen, um das Blut der Juden zu vergießen. Sie haben die Kinder Israel, die Jahwe im Alten Testament sein Augapfel nennt, auf entsetzlichen, vollkommen zwecklosen und doch hocheffizienten Altären der Finsternis in Polen und Weißrussland geopfert. Man könnte sagen, dass es den Deutschen gelungen ist, Gott tatsächlich zu ermorden, so wie es jahrhundertelang den Juden vorgeworfen ist. Denn die von Adorno beklagte Barbarität, die es bedeutet, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, erstreckt sich auf das ganze Leben, dessen beredteste Äußerung die Poesie ist. Es erstreckt sich also auch auf die Reproduktion des Glaubens an einen gütigen Vater über den Himmeln, der alle Menschen Brüder werden lässt. Als die ausgebrannten Ruinen der deutschen Städte kaum verglüht waren nach der Niederlage Deutschlands und der Rettung des Überrestes Israels, zogen vor den verwunderten Augen der Besatzer in zahllosen Ortschaften am 31. Mai 1945 große Fronleichnamsprozessionen schwarz vermummter Kriegerwitwen und verwaister Kinder durch die Trümmer. Die eingeschmolzenen Kirchenglocken, die dem Endsieg geopfert worden waren, kehrten nach und nach an ihre angestammten Plätze zurück und läuteten eine Rückbindung ein, Religio, angeführt vom rheinländischen Katholiken Adenauer, dessen pragmatisch simple Diagnose dahingehend lautete, dass die Deutschen von der Staatsgläubigkeit durch eine Umkehr zu christlichen Werten geheilt werden müssten. Der spießbürgerliche Mief der 50er Jahre mit seiner repressiven Sexualfeindlichkeit war eine interessierte Selbstverleugnung mittels reaktionär-christlicher Rhetorik. Die Deutschen hatten zuvor eine Orgie triumphaler Machterlebnisse voller sadistischer Raserei inszeniert, hatten sich metaphorisch jahrelang mit dem Blut ihrer Opfer betrunken und sahen sich nun unfreiwillig trockengelegt. die Vernichtung, die äußerste praktische Blasphemie, die unter Führung des Antichristen Hitler vollbracht wurde, wurde zum konstitutiven Mysterium des neuen Deutschlands. Die Singularität ihres Verbrechens, zunächst verschwiegen und flüsternd zwischen den Generationen weitergegeben, wird heute von allen Dächern ausgerufen und mit festlichen Trauertagen begangen. Die Deutschen haben in Auschwitz ihren negativen Sinai, das Zeichen ihrer Auserwählung, gefunden, haben dem Greuel die tollsten Denkmäler errichtet und lassen sich den Sündenstolz nicht nehmen. 40 Jahre lang, die biblische Zahl, die immer göttliche Zahlen anzeigt, göttliche Strafen anzeigt, blieb das nationale Kollektiv besetzt, geteilt, seiner vollen Souveränität beraubt. Während dieser langen und doch dem begangenen Verbrechen unmöglich entsprechenden Frist befleißigte man sich auf beiden Seiten der Elbe, gewiss nicht immer unehrlich, des reumütigen Tonfalls zurechtzubringender Sünder. Mit Konvertiteneifer wurden die neuen Evangelien aufgesagt. Im Osten ging es unter fadenscheinigen atheistisch-sozialistischen Vorzeichen hemmungslos lutherisch zu, mit unverrückbaren marxistischen Thesen, schweißtriefender Buße unter Tage und an der Mähdrescherfront, lückenloser Zucht, die jedes Herz und jeden Muskel rigoros auf seinen hundertprozentigen Einsatz für die Errichtung des sozialistischen Paradieses einschwor, und regelmäßiger Prozessionen unermüdlichen, produktiven, antifaschistischen und pazifistischen Fleißes. Dass dieses ostentative und geistlose Aufkrempeln proletarischer Ärmel eine produktionsmäßige Katastrophe war, könnte man noch als den sympathischsten Zug an der DDR bezeichnen, wo man ja manche Großbetriebe wie Robotron Faultierfarmen nannte. Die wahre Arbeit, die vom sozialistischen Bürger gefordert wurde, war eher das Nachplappern der Parolen, das Erscheinen zum 1. Mai, die abrufbereite Begeisterung und nicht zu vergessen der Denunziantenfleiß. Der unheimliche atheistische Protestantismus gelangte aber wie sein frühbürgerliches Vorbild, Luther, zu einer hochmodernen Position den Juden gegenüber. Die DDR war der antizionistischste unter den Staaten des Warschauer Paktes. Im Westen aber orientierte man sich okzidental, bediente sich der katholischen, von Luther einst wütend attackierten Gepflogenheit des Ablasshandels. Die sogenannten Persilscheine waren noch vor der D-Mark in Umlauf und verhalfen lippenbekennenden Demokraten wie Gehlen, Globke, Kiesinger wieder zu Amt und Würden. Wer die neue Bekreuzigung, die ausgerufene freiheitlich-demokratische Grundordnung auch nur halbwegs überzeugend nachsprechen konnte, entkam dem hochnotpeinlichen Verhör. Doch wehe den Ketzern, die sich unterstanden, Zweifel anzumelden. In Westdeutschland gab es Kirchen, Kriegerdenkmale, arisierte Kaufhäuser und gründlich von Subversiven desinfizierte Arbeiterwohlfahrt. Den Juden entrichtete man Strafgebühren. Jeder Groschen im Kasten des Judenstaates ließ eine deutsche Seele aus dem Fegefeuer springen. Die ersten Kränze begannen auf die anklagenden Orte der Schande, die Blutstätten der SS herabzuregnen. Die ersten Rituale, für die nunmehr das Wort Begegnung reserviert war, hatten oft noch die Würde der individuellen Einsamkeit, zeigten noch das Ringen um eine Sprache, die für das begangene Grauen nicht das heutige, superreflektierte, tadellose Vokabular zur Verfügung hatte. Doch die objektive Verlogenheit der Rechristianisierung Westdeutschlands war mit Händen zu greifen. Das Personal der fromm gewordenen Generation trug noch die Schmisse und Kriegswunden. Die spießige Konvention, die von Bild und Bunte, CDU und Aktion Sühnezeichen, Pater Leppich und der moralischen Aufrüstung die deutsche Werwolfsnatur eindämmen sollte, lud sich unweigerlich mit einem inquisitorischen Antikommunismus auf, rächte sich für die kollektive Sünde an der individuellen Sexualität und verordnete, dem protestantischen Zwilling ähnlich, eine allgemeine Beschäftigungstherapie, heute noch gerne Wiederaufbau oder Wirtschaftswunder genannt. Näherte es sich überstundenschiebend und Fließbandautos erwerbend dem Arbeitsidealismus des östlichen Nachbarn an. Man konnte in beiden Deutschlands bis in die 60er Jahre vor lauter Emsigkeit kaum einen klaren Gedanken fassen, was ja auch ein Zweck der Veranstaltung war. Der ungeglaubte Glaube, Gott sei es geklagt, versetzt nicht die Berge der Ausbeutung, Verrohung und Erkaltung, die jeden von uns erdrücken. Und schlimmer noch, er fügt sich perfekt in eine nihilistische Postmoderne, die mit ausgehöhlten Begriffen nichts als Munition gegen die Mitmenschen erzeugt. Es ist eine grausam klingende Banalität, dass Entmachtung, Kritik und sogar Verfolgung der Kirche moraltheologisch auf die Sprünge halfen, während ihre Erhebung und Ermächtigung sie in sauerstoffarme Höhenräusche, manchmal sogar klerofaschistische Bluträusche stürzten. Aber diese Vorgänge, die vor allem in Europa und Lateinamerika vorkommen, sind keine rechten Triumphe, sondern kompensatorische Krämpfe einer zersetzten und panischen Identität. Wo der krisenhafte Kapitalismus, die Überflüssigkeit des Menschen voll zu enthüllen droht, wird in vielen der Impuls übermächtig, sich dem versagenden Prinzip anzugleichen und die Drohung, die sie überschattet, nach außen zu stülpen, sozusagen den schwarzen Peter weiterzugeben. Wer sich in Deutschland des Jahres 2013, also katholisch oder überhaupt christlich orientiert, wird große Mühe haben, die biblischen Gebote von Monogamie und Nächstenliebe anders auszulegen als mit Denunziationen der Wollust und des Hedonismus. Das Opium des Volkes ist immer noch für eine kräftige Überdosierung tauglich. Und wo es doch noch pandemisch in Gebrauch kommt, sind Horrortrips fast garantiert. Diese Fatalität des ungeglaubten Glaubens aber sagt mehr über die spätbürgerlichen Subjekte aus als über den Glauben selbst, wenngleich in diesem immer identitäres Gift wirksam bleiben kann. Denn nicht nur der Glaube ist mit dieser Gewalt infiziert. Man darf sich hier von den eifrigen Projektionen der neuen Atheisten nicht dumm machen lassen. Unsere Zivilisation ist von der untröstlichen Trauer des Scheiterns aller ihrer Ideale überschattet, von gebrochenen Versprechungen und falschen Aufhebungen entnervt. Zum Glauben bedarf es der spontan Gläubigen oder wie Jesus es einmal ausdrückte, wenn ihr nicht wie die Kindlein werdet, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel hineingehen. Wo aber sollen die Menschen diese Kindlichkeit herbekommen, wo sie doch heillos infantil regredieren? Was hingebungsvoll und kindlich werden soll, gelangt nur sehr selten und fast unfallweise über das albern Kindische hinaus. Spontaneität, ein Attribut der Autonomie, wird verzweifelt gesucht. Doch es zeigt sich stets immer mehr Willkür und Enthemmung, das Zurücktreten des Ich hinter den konstituierenden Zwang und seine selbstlos egoistische Rache an der Welt. Das gleiche Problem ergreift alle anderen Bereiche, wo es auf die Qualität der Seelen ankommt, wo, um es in biblischer Sprache zu sagen, die Herzen geprüft werden. Im Bereich etwa der Kunst, wo es gilt, Leiden beredt werden zu lassen und unsublimierte Erfahrung zu ermöglichen, toben sich Propaganda und Ressentiments aus. Kritisch gemeinte Überaffirmation kollaboriert mit der sadistischen Dummheit. Und nehmen wir den Bereich, der jeden von uns am meisten angeht, die erste und letzte bürgerliche Illusion, die individuelle Liebe. Auch diese erfordert Hingabe, Wahrheit und Talent, sogar Genie. Soll die unerlöste Schönheit im Inneren der Menschen mittels einer privaten Revolution zum Vorschein bringen? Entspringt dem maßlosen Wunsch nach dem ozeanischen Gefühl und unternimmt das Wagnis, die Lust und das Realitätsprinzip zu versöhnen. Doch Hingabe verwandelt sich regelmäßig unter unseren hilflosen, aber nicht unschuldigen Augen in Erpressung, Zärtlichkeit in angedrehte Wärme, Treue in Verlustangst und Kontrolle. Das Kainszeichen dieses Versagens prangt auf so vielen Stirnen, dass die kulturindustrielle Darstellung geglückter Romanzen in Schlager und Kino, selbstverständlich ironisch gebrochen und doch mit dem Kitsch kokettierend, immer noch reißenden Absatz findet. Es erfordert quasi zivile Tapferkeit, dieser Torheit treu zu sein, die immer schon als Dummheit gebrandmarkt und als vulgäres Gleitmittel verkauft wurde. Und es kann kaum jemand verhindern, aus Erfahrung klug geworden, dieses Schwächste, Törichte in uns nach und nach zu ersticken, bis das Unglück perfekt ist, weil uns nichts mehr passieren kann. Die kulturindustrielle Reproduktion der romantischen Illusion muss verdrängen, wie wenig liebenswert die Menschen geworden sind, wie sehr das Talent, die Spontaneität und die Kreativität, diese bürgerlichen Assets, nach denen überall verzweifelt gebohrt wird, wie nach den letzten Ölreserven, für massenkompatible und allseits flexible Präsentationen verheizt werden, die uns die eigenen entfremdeten Bedürfnisse entstellt zurückspiegeln. Unter der schwarzen Sonne der Ironie lachen wir über unsere langsam brechenden Herzen, verdächtigen jedes Pathos als Pathologie und jedes Drama als Dramaturgie und bestätigen in uns selbst das erniedrigende, unmenschliche Urteil. Die viel zu spät Geborenen lesen brav Thomas Manns Romane, Arthur Schnitzlers Liebesgeschichte oder Goethes zärtlich wüste Gedichte mit dem schlechten Gewissen derer, die sich ein kulturelles Versäumnis vorzuwerfen haben. Berührt und doch oft befremdet von den überkandidelten Leidenschaften, die sich da so ungeschützt zu Wort melden. Der schöne Schein des Bürgers war aber immer schon mehr Sehnsucht als Wirklichkeit. Und was da so befremdet, ist die je früher, desto größere Ahnungslosigkeit, die noch teils glückende Verdrängung der kommenden Ohnmacht. Wer heute der Versuchung nachgibt, diese Verdrängung durch Selbstmanipulation wiederzuerlangen, tut sich eine andere, folgenreichere Gewalt an als die frühen Bürger, die über zuverlässigere Illusionen verfügten und einen Wind der Geschichte im Rücken glaubten, der heute dem postnarzisstischen Subjekt kalt ins Gesicht weht. Wenn ich etwas gegen Ende hin ein wenig aus den Heiligen Schriften zitieren darf. Im Kommunistischen Manifest heißt es ziemlich am Anfang, well, Marx jetzt, die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt. Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Zitat Ende. Man kann förmlich spüren, wie es dem selbstkritischen Bürger Marx eine finstere, aber mit leisem Schmerz angehauchte Befriedigung verschafft, den ganzen frommen Zauber durch die positivistische Wucht der harten Währung zerstieben zu sehen. Wie er dem mittelalterlichen Schmonzes die bevorstehende, längst begonnene Niederlage durch Ozeandampfer, Telegrafenmasten und Maschinengewehre ankündigt. Die bürgerliche Revolution und die kapitalistische Produktion als Tabula rasa, die die metaphysischen Spekulationen austreibt und so Platz für die bewusste, geplante, kollektive Unternehmung der Menschwerdung schafft. Doch in seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in der das berühmte Zitat von der Religion als Opium des Volkes vorkommt, steht ferner geschrieben, Zitat, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über einen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Yamatals, dessen Heiligenschein die Religion ist. Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die fantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie ein enttäuschter, zu Verstand gekommener Mensch, damit er sich um sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne bewege. Die Religion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den Menschen bewegt, solange er sich nicht um sich selbst bewegt. Nun denn, Genossinnen und Genossen, Brüder und Schwestern, dieser Punkt ist so schlicht und klar, dass er immer wieder der Aufmerksamkeit entgeht. Es geht Marx nicht einfach darum, die Illusion abzuschaffen, den Menschen also das kollektive Opiumrauchen auszutreiben, sondern darum, die Illusion mittels der rücksichtslosen Kritik des Illusionären zu entkleiden, um die eskapistische Wonne des lotophagischen Rausches in die materialistische Forderung nach dem Paradies auf Erden zu überführen. Die marxistische Tradition hingegen, insbesondere ihre deutsche und damit auch russische Spielart, verbietet den Subjekten jeglichen Obskurantismus und Schwärmerei, fordert von ihnen das Opfer der schädlichen Träume, um sie umso bürgerlicher in den Frondienst für den nächsten, ebenso fernen Himmel einzuspannen. Hier wird die fatale Linie sichtbar, die sich vom Christentum über die Aufklärung bis in die sozialistischen Experimente zieht. Die gnadenlose Ausnüchterung des Menschen erweist sich als Programm seiner Abschaffung. Würden sich derzeit die Kirchen tatsächlich mit betenden Volksmassen füllen, Piusbrüder und Opus Dei mit Mitgliedsanträgen überflutet werden, wären gewiss Misstrauen, Kritik und Intervention geboten. Doch die Situation ist eine andere, als viele religionskritische Wichtigtuer sich oder uns weismachen wollen. In Deutschland ist zunächst der Islam die faktisch am besten gedeihende Religion. Die Hinterhofmoscheen haben weit weniger Schwierigkeiten, als die großen leeren Kathedralen sich mit jungen, eifrigen Leuten zu füllen. Bei den nicht-muslimischen Deutschen herrscht aber weder Gottlosigkeit noch Konfessionslosigkeit vor. Die katholische und christliche Heteronomie ist vom äußeren Zwang in die innere Spaltung verlegt worden. Jetzt ist jeder sein eigener Pfaffe und sein eigener Leibeigener. Und die trostlose Kette wird frustriert und mit Tapferkeitsmine getragen. Vielleicht noch geschmückt von ideologischen Pappblumen minderer Qualität, denen man gleich die asiatische Billigproduktion ansieht. Herrenlos gewordene Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit und Bescheidenheit, die nicht zufällig vom großen China-Bewunderer Helmut Schmidt propagiert werden. Sein Diktum, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, bringt die Verschmelzung mit dem versagenden Prinzip, das pandemische Stockholm-Syndrom, das erddumme Gerede mit Erwachsenenstimme auf den Punkt, das bewusstlos aus den Subjekten abspult und den schäbigsten Rationalismus vor sich herträgt, nur um sogleich mit wutbürgerlichem Gequengel in schlimmste kindische Regression zu verfallen. Wer sich bemüßigt fühlt, religiöse Zumutungen und Heteronomien in Deutschland ins Visier zu nehmen, den lade ich ein, sich etwa einmal den akademischen Betrieb anzusehen, der den meisten von euch ja vertraut sein wird. Überlegt doch bei euch selbst, wie viel Selbstzensur, intellektuelle Zugeständnisse, Anpassungen an das Neusprech, an diesen idiotischen Jargon Tag für Tag geleistet werden müssen, um eventuell irgendwelche Pfründe und Zuschüsse und elende Praktikumsstellen zu erlangen. Wie oft ist die methodologische Initiation nichts anderes als die Selbstanpassung an eine bankrotte Ideologie, die nur gelten lässt, was per Existenz legitimiert ist und mit blinder Zuverlässigkeit das hohe Lied des besseren Staates singt. Wie oft muss man den Scheißdreck unterschreiben, um den Scheißscheck zu bekommen? Tag für Tag beugt sich Galileo erneut dem Urteil einer neuen Inquisition. Und die besteht aus Versatzstücken hochnotpeinlicher autonomen Flugblätter der 80er Jahre, dem absolut tödlichen Geschwätz der Elternabende bei Jauch, Maischberger und Plassberg und dem heißesten Scheiß aus der postmodernen Fabrikation besteht. Und es geht weit über den eigentlichen Karrierismus hinaus. Die wahre Wahrheit ist doch, dass in den Subjekten selbst noch vor jeder wirklichen Heteronomie die Selbstüberschreibung ans versagende Prinzip, die Identifikation mit dem Aggressor wirksam ist, die Glaube, Kunst, Liebe und alle anderen Fluchtversuche infiziert und Generationen sentimentaler Sadisten und ausgehöhlter Narzissten erzeugt. Man ist so allgemein Antifa, Antira, ökologisch sensibilisiert, gegen Homo- und Islamophobie, antisexistisch und basisdemokratisch. Man sagt brav Rom statt Zigeuner und vermeidet natürlich Worte wie Neger oder Schlampe. Das soll natürlich kein Plädoyer für ihre Wiedereinführung sein. Und jeder Faschist geriert sich ja so gerne als Opfer der Zensur. Aber wem kommt etwa bei dem Vorhaben, die Sprache klassischer Kinderbücher politisch durchzukorrigieren, nicht der Gedanke an Orwells Büro für Nachrichten wieder beschaffen? Ein letztes Zitat, dann habe ich eure Geduld mit meinen Fragmenten zur Genüge auf die Probe gestellt. Benedikt XVI., dieser Dorn in allen Augen, der offenkundig keinen Bock mehr hatte, weder auf die Wir-sind-Papst-Deppen, noch die ökumenischen Seelenverkäufer, noch die bankrotten Kitschkatholiken, noch den gehobenen Staatsdienst als Weihrauchspender, wird es seinem Nachfolger schwer machen, seine intellektuelle Integrität fortzuführen. In seiner Enzyklika Spe Salvi, in der er sich übrigens unter anderem mit Adornos und Horkheimers Treue zur Negativität befasst, fand ich etwas, was meines Erachtens die Unmöglichkeit und die Kritikwürdigkeit, das fatale Einverständnis der Kirche gleichzeitig mit ihrem Wahrheitspotenzial auf den Punkt bringt. Zitat Benedikt: Wahr ist, dass die Abschaffung des Todes oder auch sein praktisch unbegrenztes Hinausschieben die Erde und die Menschheit in einen unmöglichen Zustand versetzen und auch dem Einzelnen selber keine Wohltat erweisen würde. Offenbar gibt es da einen Widerspruch in unserer Haltung, der auf eine innere Widersprüchlichkeit unserer Existenz selbst verweist. Einerseits wollen wir nicht sterben, will vor allem auch der andere, der uns gut ist, nicht, dass wir sterben. Aber andererseits möchten wir doch auch nicht endlos so weiter existieren und auch die Erde ist dafür nicht geschaffen. Was wollen wir also eigentlich? Diese Paradoxie unserer eigenen Haltung löst eine tiefere Frage aus. Was ist das eigentlich, Leben? Und was bedeutet das eigentlich, Ewigkeit? Es gibt Augenblicke, in denen wir plötzlich spüren, ja, das wäre es eigentlich, das wahre Leben, so müsste es sein. Daneben ist das, was wir alltäglich Leben nennen, gar nicht wirklich Leben. Vielen Dank.